Der Einzelne ist ohne seine Familie und Sippe, also ohne Eingliederung in die Gemeinschaft, nicht denkbar. Haupt der Familie ist der Hausvater. Er ist für sie verantwortlich, ob es nun seine Frau, seine Kinder, seine Knechte und Mägde oder der eben bei ihm herbergende Gast sind. Zu seiner Hausgenossenschaft, den Hiwiski, gehören auch ledige oder verwitwete Schwestern, die in den väterlichen Hof zurückgekehrt sind. Der Familienvater ist ihr Rechtsschützer. Wird ihnen ein Leid zugefügt, so klagt er für sie. Aber er haftet auch für Schaden, den sie anrichten. Es ist die Mundgewalt des Familienvaters, die allerdings durch den Schutz der Sippe für die Familienangehörigen eingeschränkt ist. Die Ehe kommt ursprünglich, es ist wohl eine Mutprobe, durch den Raub der Frau zustande. Später erfolgt der Kauf der Frau, zuerst wohl die Entschädigung, mit der der Familienvater für den Raub der Tochter abgefunden wurde. Der Ehemann kann in gewissen Fällen seine Gattin dem Tode überliefern, ebenso seine Kinder. Er kann beide im Fall echter Not verkaufen. Er entscheidet, ob sein neugeborenes Kind aufgezogen oder ausgesetzt werden soll. Dann erst, in der Regel binnen 9 Wochen nach der Geburt, erfolgt die Wassertaufe des Neugeborenen. Mit der Vermählung der Tochter endet die väterliche Gewalt über sie, die nun in die Mundgewalt des Gatten übergeht. Beim Sohn endet die väterliche Gewalt, wenn er durch einen anderen adoptiert wird, in ein fürstliches Gefolge eintritt oder sich einen Hausstand gründet. Mit jeder dieser Möglichkeiten ist nach erbrachter Bewährung die Erteilung des Waffenrechts verbunden. Die Sippe steht über der Familie. Sie ist die Gesamtheit der durch Blutsverwandtschaft miteinander verbundenen, ob nun von väterlicher oder von mütterlicher Seite. Die durch die Mutter vermittelte gilt als besonders eng, ein merkwürdiger Rest mutterrechtlicher Auffassung. Die Sippe hält eng zusammen und ihre Mitglieder haben die Pflicht zur Blutrache. Die Gesippen und Gätlinge verfallen in die Schwertmagen, es sind die männlichen Verwandten des Mannesstammes, und in die Spindelmagen, das sind die weiblichen, die von ihnen abstammenden männlichen Verwandten. Im germanischen Heere bilden die Sippen miteinander wetteifernd geschlossene Abteilungen. In seiner Sippe, vor seinem eigenen Verwandten, muss hier jeder zeigen, was für ein Kerl er ist. Ihr fällt auch das Wehrgeld zu, mit dem die Ermordung eines Freien gesühnt werden muss. Der Staat anerkennt die Sippe, erklärt er einem Mann für vogelfrei, stößt er ihn erst aus seiner Sippe aus. Aber außer im Heerwesen hat diese so wenig wie die Familie eine staatliche Funktion. Der Staat der germanischen Zeit ist noch wenig festgefügt. Da er noch in Bewegung ist, kann er Teilungen oder Verschmelzungen mit anderen Völkerschaften erfahren. Es gibt noch keine einschneidenden sprachlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Völkerschaften, die einer Verbindung im Wege stünden. Ebenso wenig gibt es unter ihnen rassische Unterschiede, die ein Über- oder Untergeordnetsein mit sich bringen würden. Es ist eigentlich eine gewaltige Brüdergemeinde mit staatlichen Bewegungen nach dem Bedarf des Tages, bei denen das persönliche Moment noch eine mächtige Rolle zu spielen vermag. Der Wandertrieb steckt diesen Menschen als echten Germanen und Deutschen im Blut. Das Fortziehen eines Stammes macht Raum frei und ruft Machtverschiebungen und Bewegungen hervor. Durch den Kinderreichtum geht besonders in Zeiten des Friedens ein rasches Wachstum der Stämme vor sich. Auf einmal stehen dann Völkerschaften vor uns, die neue Wohnsitze suchen und auch brauchen, weil die alten ihnen bereits zu eng geworden sind und die nur begrenzt möglichen Rodungen im Bereich der großen Wälder nur noch wenigen guten Acker- und Weidegrund ergeben. Denn mit den großen Wäldern tritt auch viel Sumpf und Wasser auf. Man steht noch in der wilden Feldgraswirtschaft, wo Missjahre bereits eine Katastrophe hervorrufen können. Die Äcker werden noch nicht gedüngt, nur von den Ubiern wird eine Düngung mit Mergel berichtet. Dreifelderwirtschaft gibt es wohl erst am Rand des germanischen Gebietes gegen die römische Grenze zu. Der Einzelne verwächst noch nicht völlig mit dem Boden, da er ihm ja noch nicht gehört. Er holt also nicht das Beste heraus. So sind diese Völkerschaften immer zum Wandern bereit, häufig dazu gezwungen. Anders ist es, als der Einzelbesitz sich durchgesetzt hat. Da gibt es auch schon Grundherren, die einen Teil ihres Bodens durch an die Scholle gebundene Hörige bewirtschaften lassen. Das Volk gliedert sich in Freie, Adelige, Hörige oder Liten, Knechte und Freigelassene. Die Hauptmasse bilden die Freien. Sie haben alle Rechte in der Staatsgemeinschaft. Die Adeligen oder Edelinge, auch Erle, im nordischen Jarl genannt, genießen ein besonderes Ansehen und ein höheres Wehrgeld. Aus ihnen werden die Fürsten gewählt, die Herzöge im Kriegsfalle und der König der Ostgermanen. Die Hörigen, nur bei den Westgermanen, sind die Teile der früheren Bevölkerung, die sich den eindringenden Germanen freiwillig ergeben haben. Bei den Bayern und Langobarden werden sie Aldien genannt. Sie sind zweifellos auch rassisch anders als die nordischen Germanen und müssen dem Staat, dem sie gehören, Abgaben entrichten. Sie haben nur ein halbes Wehrgeld. Zum Heer und zur Volksversammlung sind sie nicht zugelassen. Die Knechte oder Skalks werden gut behandelt, sind aber Vermögenssache. Sie haben kein Wehrgeld, für die Tötung muss ihr Herr entschädigt werden. Bunt ist ihre Zusammensetzung. Kriegsgefangene, Söhne von Knechten, heruntergekommene Freie, die durch Überschuldung oder durch Einsatz im Würfelspiel ihre Freiheit eingebüßt haben. Sie verrichten unter Leitung der Hausfrau Arbeiten auf dem Hofe, erhalten auch gelegentlich durch reichere Grundherren ein Bauerngut gegen Abgaben zur Bewirtschaftung. Da sie freigelassen werden können, bilden sie ein Ferment der Rassenmischung. In den Staaten mit Königen gelangen sie leicht auch in angesehene Stellungen als Berater des Herrschers.